Die Leiter der ausländischen Kinderferiengruppen, die im internationalen Kinderferienlager Songdo-won in der DVRK fröhliche Ferientage verbrachten, sprachen über ihre Begeisterungen. Der Leiter der tansanischen Kinderferiengruppe sagte, das internationale Kinderferienlager Songdo-won, wo alles vom Baustil bis zu den Anlagen ganz originell und ausgezeichnet sei, sei die schönste Basis für außerschulische Erziehung, die in der Welt beispiellos sei. Die Leiterin der russischen Kinderferiengruppe meinte, durch das Ferienleben habe sie es aus tiefster Seele empfunden, warum die koreanischen Schüler voller Pathos das Lied »Wir brauchen niemanden in der Welt zu beneiden« singen. Und der Leiter der nigerianischen Kinderferiengruppe sprach, dass die koreanischen Schüler und Kinder, die den Herrn Kim Jong-un als ihren Vater verehren, am glücklichsten seien.